Widerspruch in sich gewunden. Fast ist er wahr, fast erfunden. Travis Bickle, Taxi Driver. Taxifahrt durchs Schattenreich. Eine Spurensuche im Kölner Milieu. Von Peter F. Müller und Leonhard Koppelmann. Ob ich frei bin? Natürlich. Haben Sie stets zum Spaß hier? Steigen Sie ein. Sie werden es nicht bereuen. Nein, Köln. Zum ersten Mal. Hier ist nichts mehr los. Früher war das anders. Da hieß das hier Klein Chicago am Rhein. Das ist lange her. Erinnerung vergoldet. Ja, früher war das doch anders. Ja, früher war das Chicago gewesen. Was haben wir Glück? Was ist denn heute? Was ist heute? Ich bin 1959 in die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen eingetreten. Und nach 2 Jahren Ausbildung hier habe ich 1961 am Weidmarkt im Schutzbereich Mitte Dienst. Wir hatten hier in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, so viel Kriminalität bezogen auf die Bevölkerung, dass wir wirklich die Chicago des Westens genannt wurden. Das war im Wesentlichen im Bereich des Milieus, Prostitution, Diebstähle, Einbrüche. 48.313 Straftaten musste 1963 hier die gequälte Polizei verzeichnen. Die Quote der Straftatenaufklärung hinkt mit 35% beklagenswert weit hinter dem Bundesdurchschnitt her, der auf 65% steht. Bei Diebstahl erreicht sie sogar nur 20%. Sollen die Friesenstraße durchfahren mal? Hier hat sich das Leben ja wirklich abgespielt, ne? Friesenstraße. Café Wolschke. Da waren die besten Nutten, Café Wolschke auch. Die Friesenstraße war das Viertel von den ganzen Jungs aus dem Leben. Da hat das Leben echt begonnen. Vom kleinen Köln, das war die Kneipe, wo alles sich getroffen hat, was Rang und Namen hat. Von Hamburg, Frankfurt, Berlin, die ganzen Jungs, die, wenn Boxen war, Satori-Säle hier vorne rechts. Da gingen wir all erst, die ganzen Jungs hier in die Kneipe rein, da wurde die Zock. Das war das kleine Köln. Da lief alles ab in dem kleinen Köln. Die Stadt hat sich sehr verändert. Früher erhellten hier zahllose Leuchtreklamen die Nacht. Lockten die Streuner. Man braucht sich ja nur unser Stadtwappen anzuschauen. Totschlag und Raub. Glauben Sie nicht? Nur die 3 Kronen im Wappen stehen für die heiligen 3 Könige, hat der Friedrich Barbarossa in Mailand geraubt. Und die 11 Flämmchen darunter? Die heilige Ursula und die 11.000 Jungfrauen, die hier bei einer Pilgerfahrt nach Rom von den Hunden ermordet wurden. Verbrechen hat hier Tradition. Wenn ich das Kölner Milieu so beschreiben soll, dann muss man natürlich ein bisschen zurückdenken. Das heißt also für mich, wo kommt das her? Das ist natürlich logischerweise in der Zeit, wo ich bei der Polizei war, immer noch in Teilbereichen aus der sogenannten Nachkriegsgeneration ist das nach oben gekommen. Und da muss man also jetzt auch überlegen, was war damals in dem Milieu für ein Unrechtsbewusstsein. Das war relativ niedrig angesiedelt, weil die kamen ja teilweise noch aus den Trümmern der Stadt und waren eben mit Maggeln, Klauen und mitgehen lassen und so weiter. Das waren natürlich alles Begriffe, die da nicht kriminalisiert wurden. Woher ich das alles weiß? Hab nett gemischt früher. Heute nicht mehr. Jetzt bin ich solide. Taxifahrer. Wie in diesem berühmten Film mit Robert De Niro, Taxi Driver. Kennen Sie doch. Ich bin Gottes einsamster Mann. Mein ganzes Leben war ich einsam. Überall. In Kneipen, im Auto, auf der Straße, in Geschäften. Überall. Es gibt keinen drin vor der Einsamkeit. Ich bin gut, nicht? Fast wie der Richtige. Hätte Schauspieler werden sollen, aber mit mir hatte das Leben anderes vor. Mich hätte damals gereizt, das lockere Leben von denen. Und vor allen Dingen hatten die immer richtig viel Geld in der Tasche. Und dann habe ich mich dann so langsam jetzt schlau gemacht. Und muss auch ganz ehrlich sagen, mit 17 hatte ich das erste Mädchen am Straßenstrich am Alleklingerplatz. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Geld hat geschmeckt und einfach, obwohl ich auch immer wieder gearbeitet habe. Ich habe also nie mich verlassen, dass es da immer Geld gibt. Ich habe immer für meine eigene Sache trotzdem gesorgt. Ich habe erkannt, dass mein Leben auf einen Punkt fixiert ist. Das ist jetzt klar. Ich habe nie die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Ich habe nichts zu bereuen, was ich im Leben gemacht habe. Ah, ich habe die Krumme gemacht, so sagt man hier. Die Krumme gemacht. Der Krumme heißt, ob Deutsch, da kann man einen Enbrecher sein oder eine Frau passieren für Geld. Das nennt man der Krumme macht. Das war, was das Leben so für mich bereitgehalten hat. Ich bin halt ein Junge aus dem Leben. Überhaupt die ganzen jungen Zeh von früher, die waren alle in Ordnung. Die haben das noch mit den Fäusten gemacht früher und nicht wie die Höganland kommen mit dem Messer oder so. Ne? War eine schöne Zeit. Der Anfang kommt, wenn du wieder allein bist. Die Häuser sind dann dunkler als Höhlen. Und die Straße ist länger als das Leben. Und die Stadt ist größer als die Welt. Hier war früher die Macht von Kölle. Wie im St. Pauli ist das hier, die Reeperbahn war das hier früher. Und hier ist alles stocksolide. Hier geht die ganze Prominenz hin. Super. Ja, die Zeiten ändern sich. Der Anfang ist eine Rose auf dem Pflaster. Der Anfang ist ein Nebel überm Asphalt. Der Anfang ist eine Wölfin. Und wenn du kein Wolf bist, dann ist die Stunde des Anfangs schon die Stunde des Endes. Kreuze Gangster Viertel von ganzer Köln. Hier, die Friesenstraße. Heute die solideste Straße von Köln. Alle Gangster von Köln haben hier verkehrt. Eine Spielgruppe neben dem anderen. Der Brombaum, der Bäcker, der Zementkorb, alles von Rang und Namen hätte ich verkehrt. Und jetzt? Der Anfang kommt, wenn du wieder allein bist. Deine Angst ist dein zweiter Schatten, deine Liebe ist dein zweites Leben. Und die Nacht ist plötzlich weiter als die Welt. Ja, für so ein Leben entscheidet man sich nicht. So ein Leben entscheidet sich für dich. Man ist ja da in dieser Glitzerwelt, da denkt man ja nicht drüber nach. So ist es uns allen so, den meisten so ergangen. Ne? Ich war 15, als meine Eltern geschieden wurden. Mein Vater war gefährlich und auf mich hat er immer einen Pick. Ohne Grund hat er Ohrfeigen verteilt. Deshalb bin ich da weg und zu meiner Mutter. Ich bin weg mit einem Auto, einem alten Kapitän. Der Wagen von einem Freund meines Vaters. So hat das mit dem Autoklauen angefangen. Wenn man mit dem Auto jetzt mäht, was man nicht machen soll, dann kriegst du von mir recht automatisch Sperre. Mit dem Führerschein, der haben sie mit 18 nicht gejungen. Weil ich sollte normalerweise eine Spedition bei meinem Vater anfangen, der eine große Spedition hat in Langerisch. Und das hat aber nicht hingehauen. Da habe ich einen 10-Seiten-Brief gekriegt von Flensburg, dass ich nicht in der Lage wäre, im Straßenverkehr teilzunehmen. 10 Jahre Sperre. Ich durfte mit 30 den Führerschein. Mit 15 konnte ich schon fahren wie ein Weltmeister. War damals in der Lehre. Tankwart habe ich gelernt. Da hieß es, fahr den Wagen in die Waschanlage. Und ich habe sie dann in die Halle buxiert. Die Opel, Mercedes und VWS. Als ich mir gekommen bin, weil ich ein Auto mal gestohlen habe und bin damit durch die Gegend gerollt und bin erwischt worden dabei. Und dann ins Heim gekommen. Und wie ich im Heim war, da bin ich dann immer da abgehauen. Und dann bin ich ins so Lokale reingeraten, so, wo Milieu auch verkehrt, die ganzen Jungs aus dem Leben. So bin ich ins Milieu gekommen. Ich habe Autos gestohlen und meine Runden gedreht. Jugendlicher Leichtsinn, würde man heute sagen. Der Richter hat mich dafür ins Fürsorgeheim gesteckt. Erlenhof. Schon mal gehört? Dort ist heute der offene Vollzug. Das Datum vergesse ich im Leben nicht. 4.4.64 bis 4.4.65. Bin ich im Knast gekommen. Da war ich 6, ich bin 17, bin ich entlassen worden. Ein Jahr war ich da dran. Ja. Also mal nach draußen schauen. Das war das Polizeipräsidium. Jetzt steht es leer. Als ich damals wieder nach Hause sollte, ist mein Vater hierhin gekommen und hat dem Richter gesagt, wenn der sowas macht, dann behalten Sie ihn lieber. Und so ist es gekommen. Ich bin ohne Vater groß geworden und auf einmal hatte ich einen zweiten Vater. Und der war sehr streng. Und daraufhin habe ich Leute kennengelernt, bin mit denen Kraftstoff machen gegangen aus Hass, dass ich mich eines Tages mal wehren konnte. Ja, und dann bin ich in die Gaststätte reingekommen bei uns am Zöpischer Platz. Und wann war das? Ich weiß, 65 oder 66, wann das da war. Und so bin ich in das Milieu reingekommen. 6 Jahre von 15,5 bis 21 in Fürsorgeerziehungsheim. Damals war man ja erst mit 21 volljährig. Aus dem Erlenhof bin ich immer wieder weggelaufen. Ich wollte doch was vom Leben sehen. Deshalb kam ich ins Don Bosco-Heim in der großen Telegrafenstraße. Da wurden die größten Asozialen eingesperrt. 1966. Don Bosco. Ein schlimmer Stall. Ich saß im ersten Stock, da waren Gitter. Überall. 15 Mann in 15 Betten lagen da. Und nebenan war noch so ein Raum. Und unten im Erdgeschoss, da war die Arbeitergruppe. Da waren die Leute, die schon länger drin waren. Die durften draußen arbeiten gehen. Mir zum Beispiel hat man gesagt, pass auf, du kriegst jetzt eine Arbeitsstelle als Installateur. Hat keiner gefragt, ob ich das wollte. 5 Tage habe ich es da ausgehalten. Dann bin ich gegangen. Im Heim hat man mich auch nicht mehr gesehen. Ich habe Dekorateur hab ich gelernt. So. Aber leider nicht bis zu Ende. Ich habe 2,5 Jahre Dekorateur gemacht. Und dann ist die Geschichte dazu gekommen, als Kellner anzufangen. Und weil das da jeden Tag Geld war, hat mir das besser gefallen. Und damals gab es außerdem 70 D-Mark für den ganzen Monat. So, und da hatte ich an einem Tag allein 100 bis 150 gehabt. So, und dann kamen natürlich später die Frauen dann dazu. Ich bin im Milieu gekommen, wie ich verklagt nach Humboldt gearbeitet habe im Büro, da habe ich einen mit nach Köln genommen. Ein einfacher Lehrjung hat mich mitgenommen, der hat in Köln immer verkehrt. Und das hat mir in der Disco so gut gefallen. Da war am Barbarossa-Platz, das Lochs Inn, das ist schon 45 Jahre her. Und da bin ich jedes Wochenende hingefahren. Ja, und dann hatte ich auch mit 15 schon die Kellner nebenbei. Und das hat mir so gut gefallen, denke ich schon. Auf der Arbeit habe ich da 80 Mark im Monat verdient. Und da habe ich schon 50 Mark verdient und nebenbei noch 50 Mark. 100 Mark in der Woche war für mich schon ein Vermögen. Damals war es ja viel Geld. Ja, und seitdem war Ende, war schon verloren für die normale Welt. Ich war erst in Obladen kurz und dann auf dem Bau und dann dies anders und dann bin ich nach Köln gekommen. Da habe ich auch jemanden kennengelernt, war nett und dies und alles. Und dann habe ich hier in Köln habe ich eine Stelle gesucht und dann habe ich dann natürlich Portier gemacht. Heute früh haben sie gesagt, Rausschmeißer. Und ich so, ja. Damit habe ich so dann alle Leute, was so Rang und Namen, was sich so schimpft und so was, kennengelernt. Die einen stehen an den Maschinen und schuften sich krumm. Die anderen schauen sich beim Befehlen nach ihren Schatten um. Die Leute sagen, so ist das Leben, so wird es auch immer bleiben. Sie sagen, Junge, du wirst dich auch noch an den Stein reiben. Aber was ich mache, das ist mir längst sonnenklar. Ich mach mich in eurer Welt mal richtig rar und sing den Eckenliga-Blues, den Eckenliga-Blues. Ja, ich war 16 Jahre alt und da ich von Kalk bin und weil der Tön auch immer da war, hat er mich nach Köln mitgenommen. So. Und dann war, der war Rauschmeister in dem Tivoli in der Ehrenstraße und bin ich ein paar Mal mitgefahren. Da waren übrigens 20 Frauen, die da am Arbeiten waren. Aus allen Schichten. Auch aus dem Leben. Und so ging das eine nach dem anderen dann so. Denn mit dem Leben in den dunklen Ecken komme ich auch zu Pott. Mit dem Eckenliga-Blues, da lebe ich sogar recht flott. Denn dieser Job hat auch schon Hand und Fuß. Also hocke ich in den Ecken und verkaufe euch den Eckenliga-Blues. Den Eckenliga-Blues. Ja, da bin ich vom Tivoli ins Klein-Köln. Als Portier habe ich angefangen. Das war ein Nachtlokal, ein altes Bekanntes, besteht schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Und noch eine Baukenbude. Also Freitag, Samstag, 10 bis 15 Schlägereien war das Wenigste, was ich hatte. Und dann kamen natürlich nachts die Frauen, die auch angeschafft haben. Ich hatte also mit 18 hatte ich schon drei Frauen, die schon für mich gearbeitet haben. Köln ist stolz auf den Ring, den Renommierboulevard inmitten der Stadt. Abends, wenn die Lichter in den eleganten Geschäften ausgehen, verändert der Ring sein Gesicht. Er wird zu einem Zentrum des Nachtlebens. Lokal neben Lokal. Einige von ihnen mit Weltruf, viele sündige, aber doch harmlose Anziehungspunkte für Touristen. Ein Dutzend aber auch Treff für Zuhälter, Ganoven und Messerhelden. Sie drohen, eine ganze Stadt in Verruf zu bringen. In den 60er und 70er Jahren war das ein bodenständiges Milieu, das aus der Kneipenszene entstand, aus dem Prostituiertenmilieu entstand. Man kannte sich zum Teil von der Schule aus, die Menschen, die sich dort tummelten. Und es war eigentlich ein gemütlicheres Milieu, als wir es heute haben. Wobei ich keine Straftat beschönigen will, aber es war doch ein gewisser Ehrenkodex auch bei diesen Tätern vorhanden, der heute ja völlig weggefallen ist. 03? Ja. Nein, Mark. Hier bin ich dann gelandet. Da gab es ein Lokal, die Goldene Grotte. Da sind viele aus der Fürsorge hin in den 60er Jahren. Gab ja viele Razzien hier in der Stadt. Dann fuhren die grünen Minas vor und die Beamten haben alles umstellt mit bis zu 40 Mann. Die Goldene Grotte, die war da unten im Keller. Ja, eine Grotte, eine richtige Grotte. Und da hatten wir ein Loch ganz hinten in einer Ecke, da konnte man reinkriechen, wenn Razzia war. Also maximal kommen 20% etwa der Polizisten aus Köln. Der Kölsche, wie man so schön sagt, geht nicht zur Schmier damals. Es wurde ja damals in anderen Bereichen, im Handwerksberuf, wie Mauer und so weiter, wurde ja bedeutend mehr Geld verdient. Und dann hat auch keiner Interesse an der Polizei. Überhaupt der Neumarkt, das war immer unser Treffpunkt. Einmal haben die Beamten gleich den ganzen Platz umstellt. 10 grüne Minas kommen vorgefahren, große, riesengroße Busse und dann stürmten 200 Beamte den Platz. Mein Interesse war also auf die Nächte fokussiert, wie man das heute nennt. Also am Tag, wo es hauptsächlich um Verkehrsdelikte ging, da war ich nicht so rege, kann man heute sagen. Ich ist auch aktenkundig in meiner Personalakte. Mir hat das nachts so mit über den Dächern und hinter irgendwelchen Einbrechern her oder eben, wie gesagt, diese körperlichen Auseinandersetzungen, die sagte mir mehr zu. Ich wurde dann hinterher auch übernommen auf einen sogenannten Schlägerwaren. Das war ein alter Transit und da saßen wir dann statt mit 2 mit 4 Mann drauf und wurden dann eigentlich nur eingesetzt bei Schlägereien. Der fuhr auch größtenteils freitags abends, nachts und samstags abends und nachts, weil da eben meist in der Richtung los war. Ich habe dann auch angefangen zu stehlen. Klamotten, weil wir kaum Geld hatten, habe ich Klamotten im Kaufhaus gestohlen. Ich war 17 und ziemlich verrückt. Hatte eine Menge von meinem Vater. Ich weiß nicht, ob Sie in der Lage sind, wenn ich Ihnen jetzt einen Bot verkaufe, die gestohlen ist, den Sie sehr wahrscheinlich auch kaufen, weil die 50 Euro billiger ist. Gemagelt habe ich immer, wenn wir kurz alles kaufen. Das kann ja nicht sinnlos. Das habe ich immer gemacht. Ich habe ja vorher Textilien verkauft. In einem großen Van und überall bin ich in die Vanhanne verkauft. Trotzdem, dass ich wie vom Arbeit hatte. Das habe ich immer gemacht. Ich habe mich auch viel geschlagen früher. Dadurch habe ich mir schnell einen Namen gemacht. Meine beiden Brüder waren Amateurboxer. Die waren ziemlich stark und von denen habe ich das gelernt. Ich bin mit 17 Jahren ins Kraftstudio gegangen und da waren die Jungs drin und da habe ich mit denen trainiert und dann bin ich auch mit denen in die Gaststätten, die es so gab, bin ich mal da eine Limonade trinken gegangen und da sah ich, wie einer von denen ein Mädchen schlug und da ich das nicht vertragen konnte, da habe ich diesem Mädchen geholfen und das war dann das erste Mädchen, wo ich mit zusammen war und da wusste ich dann, was sie machte und da habe ich mich dann damit abgefunden. Ich habe das nicht so eng gesehen. Hör zu, ihr Wichser, ihr Scheißköpfe. Hier ist ein Mann, der sich nicht mehr alles gefallen lässt. Ein Mann, der sich gegen den Abschaum, die miesen Schweine, den Dreck und die Scheiße wehrt. Hier ist jemand, der sich wehrt. Wenn die nicht mehr in der Lage waren, ihre Dirnen zu beschützen, das heißt also, sich auch durch körperliche Aktivitäten gegen Konkurrenten, die dann abwerben wollten und so weiter. Wenn die sich da nicht mehr gegen wehren konnten, da waren die out. Das ist natürlich die große Sorge dieser Zuhälter gewesen. Die lebten nicht in Angst vor der Polizei, sondern die lebten in Angst vor ihren Konkurrenten, die jetzt die Frauen übernehmen wollten, die sich zusammengeschlossen haben und so weiter. Es war also immer ein Kommen und Gehen. Und wenn der Zuhälter dann irgendwo eine Niederlage einsteckte in einem Keller oder nachts in so einer Kneipe und nicht link genug war oder nicht genug Freunde hatte, dann war der aus der Szene raus. Streifen fahren einen Einsatz nach dem anderen. Der Polizeifunk kommt nicht zur Ruhe, am Tage und in der Nacht. Streifen der Kriminalpolizei sind ständig unterwegs. Dennoch bleiben so viele Straftaten unaufgeklärt. So viele Täter ungeschoren. Zu viele Schlupfwinkel gibt es in dieser Stadt. Ich war noch ein Kind, da haben meine Brüder mich in einen Boxclub mitgeschleppt. Da habe ich 2 Jahre lang trainiert. Mein Vater wollte mich sogar zum Profi machen. Ich war verdammt schnell und hatte Mut und Herz. Von niemandem hatte ich Angst. Das war ja auch eine harte Zeit für einen. Da musste ich ja viel zerschlagen früher. Und das war immer jeden Tag, war echt immer schwer rein. Ne? In den 60er Jahren. Da musste ich für jeden Typ muss man sich gerade machen. Überall war Gefahr. Das war eine harte Zeit. Kutte kommt aus der Vorstadt. Siedlung zur neuen Welt. 7 Kinder zu Hause. Vater verdrängt das Geld. Ich bin als Kind so groß geworden im Ruhrgebiet und da war auf der Straße war ich schon eine Macht, muss ich von mir selber sagen. Kutte lernt das Boxen für ein Appel und Ei. Er ist hart im Nehmen und mit Herz dabei. Ich sollte in der Wiener Stadthalle meinen ersten Profikampf machen und war damals österreichischer Meister und es war kein Gegner da. Peter Müller sollte mit dem Gegner kommen. Das war für mich eine unheimliche Enttäuschung. Auf jeden Fall, dann hat der Peter zu mir gesagt, so auf seine Art, er sagt, Junge, komm nach Köln. Also, ja, und dann habe ich dann die Koffer gepackt und dann bin ich nach Köln gekommen. Boxer gehen oft in die Knie, blaue Augen, Zahlen drauf. Mancher Lauber, der ist schmutzig. Aber Kutte steht wieder auf. Ich war jetzt ja wirklich keiner aus dem Milieu. Ich war Türsteher, habe alle gekannt, aber und bin auch voll akzeptiert worden, weil ich auch Boxer war und so. Kutte boxt sich nach vorn, wird ein Mann von Welt. Kutte ist jetzt Profi und boxt ums große Geld. Na, der Titel fehlt noch. Wer hätte den nicht gerne? Kutte greift nach dem Lorbeer, dann sieht er die Sterne. Ich hatte damals große Erfolge und da habe ich gegen den 4. der Weltrangliste, gegen Kemal Kamachi, der da auch Europameister war, habe ich unentschieden geboxt und dann sollte ich um die Europameisterschaft boxen. Und dann habe ich gegen einen Unbekannten geboxt und habe durch einen Kopfstoß einen Cut bekommen. Boxer gehen auf die Knie, blaue Augen zahlen drauf, Meister kommen und gehen, aber Kutte steht wieder auf. Ja, und dann habe ich den Schmitze wieder getroffen und dann hat er mich angeguckt. Da hat er gesagt, boah Junge, du siehst doch immer gut aus und so, box doch wieder. Und dann hat er mich überredet, hat gesagt, komm, mach ein Comeback. 14 Jahre später, im Ring von Agadir, Kutte macht den Hauptkampf. Er nennt sich jetzt der graue Stier. Der Kampf ist geschoben, ein neuer soll groß raus. Für Kutte bleibt ein Riese und der Flug nach Haus. Früher sind wir immer dahin gegangen, immer. Ich war bei jedem Boxkampf dabei, früher in den 60er, 70er Jahren. Der bringt mir ja nicht noch so öffentlich Sinn, der bringt mir die Würmus, war sehr gut. Also Hochzeit war sehr gut, da waren Kämpfer, Herz ohne Ende. Da waren aber immer nur in der Satore 600, 700, 800 Mann drin, da war ja nur Milieu. Und danach haben wir gezockt, war auch alle Kämpfe, war der Krumm manipuliert, der Horst Lang, der war ein Köller, einer, der kennt Jacken, der hat einen schweren Wischebock. Ich glaube, der hat 60 Kämpfe, nicht mehr 50 verloren. Also alle 60 hätte verloren, nur 50 Punkte und eine durch K.O. Die wurden ja gekauft für 2 Millionen in Holland oder in Belgien, in Frankreich. Und sie standen da, mussten verlieren. Ich meine, es ist ja auch nicht anders, aber auf eine andere Art. Kai Gasse. Ich habe immer direkt zugeschlagen, ohne zu fragen, warum und weshalb. Wenn einer was von uns wollte, war ich immer der Erste an Bord und habe ausgeteilt. Konflikte hat man gelöst. Wenn einer wirklich nicht so wollte, dann hat man einfach dem einen auf die Fresse geschlagen, im Grunde genommen. Und das war immer einer gegen einen und nie, sagen wir mal, wie heutzutage, die Schlangenische heutzutage halb tot oder schießen sich vielleicht. Aber früher war das, wurde das direkt geregelt. Ne? Wenn einer was Falsches gemacht hat, ich hab, der von Aachen war, von Hamburg war, und da war irgendwas, da wurde er irgendwie hingefahren, da wurde das geregelt. Da hinten sind die auf der Straße gegangen, haben sich zerschlagen und dann war es gut. Und nicht mit Tritte oder sonst jetzt, sondern ja, der eine hat verloren, der andere gewonnen. Und gab auch viele Fälle, ja, eine Stunde nachher wieder an den Tee, ja, wir haben einen Fendriss gemacht, ja, komm los und eine trinken, ne? So was. Ja, die Konflikte wurden ganz einfach gelöst, mit Schlägerei, ganz einfach. Er sagt, pass auf, komm mal raus, dann wird das mit den Händen geregelt, ganz klar. Ja, ganz selten, es waren welche dabei, die waren schon mit dem Messer, mit dem Fleisch und so, ja, die waren mit allem Wasser, die waren schon noch, aber meistens, so wie Hück, kannst du ja nicht vergleichen, alles mit den Händen, alles so. Ich war ja draußen auf der Straße und hatte keinen Schlafplatz. So bin ich dann an die Fragen gekommen. Da war zum Beispiel die Moni Bar. Die Moni Bar, die habe zum Beispiel neben dem Residenz direkt. Früher haben wir da Eis gegessen und Milchshakes getrunken. Plötzlich war das also ein Sammelbecken von einer Elite, hätte ich fast gesagt. Da, heute darf man wohl wieder sagen, Zigeuner. Die hatten das Ding da völlig im Griff. Ne? Da konnte man als normaler Mensch nicht rein. Da ging es rund. Ne? Das war deren Sammelpunkt. Von da aus haben die dann auch mit in der Szene am Ring mitgespielt. Und wenn es da in den zu heiß wurde, zogen die sich wieder in die Milchbar zurück. Das war so praktisch so als Sammelpunkt. Monibar, Tabu, Kaskade, Black Horse. So hießen damals die Läden. Längst alle zu. Monibar. Mit 17 kam ich dahin. Heute ist da ein Billardsaal. Ja, die Monibar, die hat den Ruf damals gehabt. Da kamen die Zuhälter rein und haben dann die jungen Mädchen angemacht und meistens auch immer Glück gehabt und haben den Mädchen erst versprochen, von was du alles kriegst und was, also war immer Wahnsinn, Puff gewesen. Tja, im Milieu gekommen bin ich damals durch eine Freundin. Wir sind damals in eine Disco reingegangen, Monibar, und da war damals die Mädchen oben gewesen in der Monibar. Und da haben wir gesagt, naja, immer gute Klamotten an und sagen, wir hatten das nicht, ne? Ja, und da bin ich mit dem Uschi in das Milieu reingekommen. Und wir haben angefangen damals auf der Altenburger Straße. Also ich komme in die Bar und da stand dann eine von den Mädels vor mir und sagte, hey du sollst mal zu deiner Schönen raufkommen. Ich sag nur, die soll zu mir runterkommen, wenn sie was will. Bin auf dem Absatz umgedreht und in den anderen Laden. Das Mädel hat mir mit offenem Mund nachgestiert. Und keine Minute später steht sie da. Eigentlich hatte sie ja einen Lodl. Der hatte eine Kneipe von seinen Eltern geerbt und sie schaffte für ihn unten am Wasser an. So nannte man die Gassen am Rhein, aber ich hatte wohl Eindruck bei ihr gemacht. Sie ist mir nachgelaufen und fragt mich, hör mal, wie heißt du? Und du kannst schlafen bei mir heute Nacht. Ich bin dann mit zu ihr. Hin zum Friesenball. Ich habe mich nie als Zuhälter gesehen. Ich habe ja da gearbeitet und habe Mädchen beschützt, dass denen nichts passiert. Das Hüpfte, das der Sinn und Feuer war, das ja so ganz stark. Was hat es auch? Frau, wenn du mal schöne Autos an und so, da ist ja genau dasselbe. Wenn du dich gut wehren konntest, standest du ganz oben in der Hierarchie. Dann warst du der Held dort irgendwie. So bin ich mit den Mädchen zusammengekommen. Dann habe ich von denen die Schlüssel gekriegt. Der große Treffpunkt, das war unten am Rheinufer. Das war Cenci, Calypso, der Steinbock. Das waren also Lokale, da haben früher ungefähr so 76 Frauen an der gearbeitet. Ne? Meine erste hat, wie gesagt, unten am Wasser angeschafft. Ich habe die da nicht auf den Strich geschickt. Die hat da ja schon vorher angeschafft. Ich hörte also ein Bett. Und abends brachte sie mir noch einen 50er obendrauf. 50 Mark. War damals wie 200 heute. Ich war 17 Jahre alt und dann war meine erste, die war 24. Und mit den 24, war noch schüchtern mit allem drum und dran. Mit der paar Mal getanzt, paar Mal nach Hause gebracht und ja, dann hat sie mir das erste Geld gegeben. 50 D-Mark, und da musste ich aber noch den Deckel von zahlen. Und der dummste Tön hat zu mir gesagt, was kriegst du denn? Ich habe mich immer geschämt, ich habe dann immer mehr gesagt. Und er sagt, ja, da musst du langsam abdrücken, weil ich dir die Frau besorgt habe. Oh. Er sagt, wie kann ich das in den Raten zahlen? Und dann hat er gesagt, willst du mich verarschen? Du kriegst doch jeden Tag wenigstens 200, 300. Da habe ich gesagt, nee, ich kriege nur 50, dann kannst du die Hälfte davon haben. Da hat sich natürlich über mich kaputt gelacht. Und der sagt, das macht das jetzt anders. Sie kriegt 50 und du kriegst den Rest. Dann kam sie nachts von der Arbeit. Und habe gesagt, ab heute läuft ein anderer Film. Hab die Tasche genommen. Waren 5.475 Mark dort. So. Die 5.000 waren natürlich für mich. Also war mein erstes Geld. Ich habe da schon im Lotto gewonnen damals, zu der Zeit. Weil der Tönn gesagt hat, muss man ein paar Mark abdrücken. Wurde ich eben die Hälfte mitgeben. Dann sagte er, nee, so wie der das jetzt gemacht hat, gibt man 1.000er. Und dann hat sich das Ding erledigt. Ja. Ich war nie so gierig. Hab die Mädels ja auch geliebt. Für mich schaffte nie mehr als eine gleichzeitig an. Mancher der Jungs hatte 3 oder 4 laufen. Das konnte ich nicht. Ich war ja auch mit dem Mädel zusammen. Ja, so bin ich da reingerutscht. Mehr und mehr. Alle, mit denen ich zu tun gehabt habe, haben die krumme gemacht. Die Frau, die mit mir zusammen gewohnt hat, da waren 3 Stück, die haben auch eine geschafft, die haben auch gearbeitet, die haben daheim alles abgegeben. Und die ist so zwischendurch laufen. Das nennt man zweite Partie, dritte Partie. Mit denen habe ich dann ausgemacht, pass auf, du bezahlst deine Miete selber oder gibst alles ab, habe ich mir gesagt, und ich bezahle den ganzen Kost. Also meistens haben wir dann, so auf Deutsch gesagt, geteilt, weil da kommt nicht viel dran herum, Leverdeile wie der Miet von denen am Hals. Da hatte ich Jacken los, denn die Kosten bezahlt. Ja, jeden Tag nicht anderes. Da waren sie noch versehen, da waren sie auf der Sonnenbank, da töte ich dann alles und dann püngelt schon dazu, weil ich dann nicht bezahlen muss. Sie saß so gerne in dunklen Bars und zeigte die Beine her. Und wer einen Drink spendierte, dem zeigte sie auch mehr. Doch einem zeigte sie dann alles. Der wollte sie befreien. Er nannte sich der letzte Prinz und brannte ihr die Hose ein. Ich war ja ein bildhübscher Junge. Das war schon lange her, aber ich hatte schon was anderes, muss ich schon sagen. Allein das Auftreten. Ich konnte Frauen, sagen wir mal, so besprechen, was sie noch nur Ja und Manfred sagen. Mehr haben sie noch nicht mehr rausgekriegt. Sie dachte, er wäre ein Tiger. Er war nur eine Hyäne. Sie liebte sein gestreiftes Fell. Doch sie bekam nur seine Zähne. Er brachte sie an die beste Ecke und sagte halbe, halbe. Männer kommen nicht ohne Liebe aus. Und der Himmel nicht ohne Schwalbe. So, also schlechte Zeiten, so eigentlich überleben. Gute Zeiten haben wir erlebt. Schöne Zeiten. Echt schöne Zeiten. Wir sind manchmal in eine Kneipe reingekommen, da waren die Mädchen unter den Theke. Und die Jungs vom Bröhr haben wir immer gesagt, rote Brause, ne? Das war Grimmsekt. Ne? Das haben wir denn dort jetzt auch von morgens bis abends. Wir sind nicht gezwungen worden zum Arbeiten. Jemand ja Frauen, die sind ja gezwungen worden. Ne, die Morten, eine Kaffee trinken und dann vor die Türe. Aber er kannte mir nicht. Mann ist amüsiert. Mann ist echt amüsiert. Sie lief für ihn auf 1.000 Straßen, von denen jede teuer war. Der letzte Prinz trug nur noch Seide und zahlte alles bar. Ja, zu meiner Glanzzeit waren 7 dann. Verteilt in Frankfurt, Aachen, Hamburg, Düsseldorf und Köln. So, was meine Aufgabe war, dann immer nur rumzufahren. Ich hatte in der mittlerweile hatte ich ein 350 SL gehabt, die Damen mir bezahlt haben. Sie dachte, er wäre ein Tiger. Er war nur eine Hyäne. Sie liebte sein gestreiftes Fell. Doch sie bekam nur seine Zähne. Das fing erst klein an, wenn schon mal eine goldene Uhr trug. Oh, ein Jürchen, ne? Dann ein Ring, ein Brillantring. Dann, ja, dann kam, wenn er ging, schon mal ein dickes Auto. Und viele kenne ich auch, die sehr Wert auf Garderobe legten. immer die beste Minelle an. Damals hatte ich mir zum Beispiel einen Leder Anzug machen lassen. Der hätte 2,5 Mill gekostet. Ja, das war ja zur Zeit, Hesse hat das Teste aus der Portokasse bezahlt. Ich hatte 7 Pelzmäntel und 6, 7 Schlangenlederanzüge mit den hohen Absätzen, mit den Schuhen passend und Deutsche mit dem großen Hut. Ich habe ja auch die Kette mit Anker und Rolex und das, hier so Ringe und das alles. Man kriegt das ja auch geschenkt. Zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zwischendurch mal von der Frau, wo man mit zusammen war. Jeder wollte immer einen schönen Mann haben, der auch dabei war. Und deshalb war das eben so. Hyänen kriegen nie genug. Und so kam es, wie es kommen muss. In einer kalten Winternacht zog man den Prinzen aus dem Fluss. Wenn heute das rote Licht ausgeht, dann denkt sie noch manchmal an ihn. Sie sieht die Rose an und spürt seinen Atem vorüberziehen. Sie dachte, er wäre ein Tiger. Er war nur eine Hyäne. Sie liebte sein gestreiftes Fell. Doch sie bekam nur seine Zähne. Dem Polizeipräsidium am Weidmarkt ist es gelungen, die Kriminalitätskurve auf die Werte der Bevölkerungszunahme zu drücken. Von einem Überschuss von 11,75% in den Jahren 56 bis 60 auf unter Null im Jahre 1964. Damit ist in Köln das Gesetz durchbrochen, dass die Kriminalität stärker zunimmt als die Bevölkerung. Sie haben voriges Jahr den Kölner Dirnen und Zuhältern grässliche Zeiten prophezeit. Haben Sie sie ihnen nun auch bereiten können? Das kann man wohl sagen. Wir hatten die Erfahrung gemacht, dass wir früher, wenn wir die Dirnen festnahmen, die Zuhälter sofort für Nachschub sorgten. Deswegen haben wir jetzt unsere Hauptstoßrichtung gegen die Zuhälter gerichtet. Allein im letzten Monat dieses Jahres haben wir 44 Zuhälter festgenommen. Im Vorjahr waren es im selben Monat nur 18. Alles, was ich gelernt habe, habe ich von den Mädels. Eine war eine. Ganz feine. Die ist heute mit meinem Zahnarzt zusammen. Von der habe ich Rechnungen schreiben und Buchhaltung gelernt. Ich habe ja nur die Volksschule besucht. Zweimal sitzen geblieben und dann nach dem 6. Schuljahr raus ins Leben. Schule? Das war nicht mein Ding. Da hatte ich kein richtiges Interesse. Leider kann man das sagen. Aber war eine schwierige Zeit damals. Meine Eltern geschieden, alles lief drunter und drüber. Meine Brüder im Knast. Meine Brüder. Der eine ist schon lange tot. Davor hat er insgesamt 15 Jahre gesessen. Beim anderen waren es nur 8. Der hat Juweliere geknackt. Die auch waren ja viele Kölner Einbrecher und Jode-Einbrecher. Damals waren ja ganz andere Dinge. Das sind ja Fälle, die so bekannt sind, weil die durch die Presse und Medien jagen. Die haben ja andere Fälle. Die waren, wo sie Postüberfall haben, jede Woche mit 600.000, 700.000. Da waren viele Kölner da. Die hat da mit dem Martin. Die waren einfach zu überfallen. Die waren nicht geschützt, die waren ja nichts. Also unglaublich. Das war, haben die jede Woche irgendwo gemacht. Ja, wir hatten damals unterschiedliche Gruppen in dem Milieu. Ein Teil kümmerte sich um Einbrüche und Diebstähle, anderer Teil um Prostitution, dann aber eben auch um Betrügereien. Ich habe nie einen Bruch gemacht. Oft haben sie mich gefragt, komm mal mit und morgen bist du 10 Mille reicher. Nee, habe ich gesagt. Ich kann das nicht, ich habe da kein Herz für. Er verliert wegen mir, weil ich mich selber verliere. Komisch. Keine Angst vor einer Tracht Prügel, aber da verlässt mich mein Mut. Da hatte ich Angst. Auch vor dem Gefängnis. Also wenn man mich bestrafen will, dann ist Knast. Ich war 3 Monate mal im Gefängnis. Wegen schwere Körperverletzung. Ich habe die 3 Monate habe ich abgenommen, 18 Kilo. So, 18 Kilo abgenommen, weil ich war wie ein Tier in einem Zoo. Weil ich ja Nachtsmensch war, kann ich ja nur am Tag schlafen. Und dann habe ich gedacht, so läufst du 10, 12 Stunden manchmal in dieser Zelle hin und her. Denke ich, dann wirst du müde mit. Aber das hat alles nichts genommen. Ich konnte weder schlafen noch sonst was. Dann die Angst für die Existenz. Was machen die Frauen draußen und. Also das waren schon meine 3 schlimmsten Monate, die ich so erlebt habe. Wer einmal saß und trocken Brot und Suppe aß und wieder unverdaut ins Becken spie, der weiß, die Zelle draußen ist wie die, hier drin. Nur für die große Freiheit. Etwas umgebaut. Er ist gerade aus dem Knast gekommen und hat sich gleich vom letzten Geld die erste Frau gekauft und schnell und wild wie ein Rebell genommen. Weil, wo er herkommt, gab's das nicht. Nachdem er so verrückt war nachts. Und dann, so viele Jahre lang, den ganzen schönen Tag, die Wände wie ein Folterkreis, das Herz so leer, so kalt gemacht, wie Erdbeereis. Er hat sich Pin-Ups an die Wand geklebt und angestarrt und dann geträumt, wie ein Bastard, wie weiß die Wolken über Wälder ziehen. Dorthin ist er im Kopf gegangen, so totgesagt und schrecklich eingefangen. Nun ist er wieder frei und sieht im Spiegel gegenüber sein Gesicht. Er kennt er nicht. Er nimmt die Faust und schlägt hinein und trinkt sein Bier und leckt sein Blut. Es ist Gottlob noch heiß. Das Herz so leer, so kalt gemacht wie Erdbeereis. Dann geht er fort, weil... Wohin will er zurück? Um raufzukommen, hilft ihm keine Leiter. Und unten findet er kein Glück. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute gegen 14 Uhr gelang 7 Straf- und Untersuchungsgefangenen ein Ausbruch aus dem Kölner Klingelpütz. Die Flüchtigen hatten das Gitter eines Fensters unbemerkt durchgesägt und hangelten sich an aneinander geknoteten Laken vom 3. Stockwerk in den Hof. Sie überkletterten mehrere Mauern und konnten entkommen. Ich habe in meinem ganzen Leben auch nur ein halbes Jahr gesessen und bin jetzt 59. Nur ein halbes Jahr habe ich im Knast gesessen. Immer aufgepasst auf mich, dass ich da nicht reinkomme. Einmal habe ich wegen Kokain gesessen. Ich soll gedealt haben, hat einer gesagt. Damals in Düsseldorf. Ja, das so sagen wir mal, den 70er Jahren war, gab der Jungen so. Und zwar, wenn man da 1, 2 genommen von hat, dann konntest du 3 Tage und 3 Nächte durchsaufen und was weiß ich was alles. Und Stauerwild, das war so die Innendiskothek in Köln. Da war so eine nette, liebe Klofrau, die hatte das in der Tasche wie andere Zigaretten, sagen wir mal so. Aber man kriegt die fast überall, kriegt man sie. Weil die Mädchen damals, die im Puff waren, die haben die auch alle genommen. Bis das dann zu Ende war. Und dann fing die natürlich mit der Kokserei an. Das war natürlich wieder eine andere Zeit dann wieder. Hier rechts war der P7, die fröhliche Weinstube. Hier hat der Chef als Nazi stand im P7 mit dem dicken Stick zerschlagen. Und drüben links war der Tabu, die Treppe runter. Und oben drüber war vom Bäckers Dieter das Paris war. Das war auch so ein Zockladen mit ganzen Jungs, die haben da nur 7-Eleven gespielt. Und sie schien, sag ich, der ist der Shit Rock. Ich war Türsteher. 15 Jahre. 15 Jahre habe ich in Köln und Düsseldorf die Tür gemacht. 4.000 Mark habe ich da im Monat gehabt. 5 Tage gearbeitet und dann alles in 2 Tagen verkokst und verspielt. Zu der Zeit fing das auch an mit den Drogen, Nase nehmen und so. Habe ich nie genommen. Und ich habe auch nie gezockt mit anderen, weil ich Leute gesehen habe, die hatten so viel Geld, ja. Und die sind dann nachts bei mir gekommen und haben gesagt, kannst du mal ein paar Bier auslegen? Weil das kann nicht möglich sein, du hast doch gestern noch 50.000 in der Tasche gehabt. Und da war das für mich immer abschreckend, weil ich sowas nie machen würde. Meine Freunde spielen nachts und schlafen bei Tage, wachen zwischendurch auf, wählen 119, Zeitansage. Und erzählen dem Fräulein eine Geschichte, die es in sich hat. Pokerpot, das richtige Blatt. Und dann schon als Kleinkind, also in den jungen Jahren, so mit 14, 15 schon, gezockt, Rommi und alles auf der Hohestraße. Mit 15 Jahren habe ich jeden Tag am Bürgerzahl beim Schneider gesessen. Da habe ich schon fast jeden Tag 500 Euro gewonnen. Früher waren die Leute ja nicht so... Wie heute, die waren ja nicht so intelligent, die waren ja schlau. Die haben ja nicht gemerkt, wenn man mit die zinkte Karte gespielt hat. Oder nachher war das mit Würfeln und präparierte Würfeln und alles. So bin ich halt dran, da hat mir das Spaß gemacht. Und wie ich im Lovers Club gearbeitet habe, genau gegenüber war ein Spielcasino. Und ich hatte ja 200.000 Mark gespart. Dann bin ich da hingegangen und habe ich in einer Woche das ganze Geld verloren. Haben sie mich da auch weggebracht. ob kommen rasiert. Das Glücksspiel, da können Sie von aussehen, was da betrieben wird in diesen einzelnen Glücksspielen, in diesen Clubs, ist zu 99,9% Falschspiel. Sie wollen raus aus dem Scheiß. Ran ans Geld, runter von der Straße. Einer will New York aufrollen, einer will ins Kloster gehen, einer will was für die Nase. Alles Freunde von mir, alle in Ordnung. Treffpunkt um die Ecke, nächste Straße. Ich habe ja auch im Zock gearbeitet und habe gesehen, wie die da alle verloren haben. Da bin ich von geheilt, von dem Zock. Wenn die nichts mehr hatten, dann gab ich denen 3 Mark für eine Dose Zigaretten oder 5 D-Mark, dass sie mit der Taxe fahren konnten. Und dann habe ich gedacht, das machst du nicht. Sie fragen mich, was ich davon halte. Und ich sage, ich weiß nicht. Misch die Karten neu. Die höchste Karte sticht. Ah, Joker im Poker. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Joker im Poker. Nein, das gibt's nicht. Misch die Karten neu. Die höchste Karte sticht. Ich weiß nur eins. Geh die Straße lang. Folge dem Mond bis zum Affen. Glaube dran. Dann wirst du es schaffen. Ich habe einmal verloren, weil ich wollte damals auch selbstständig. Das war mir eine Lehre. Für das ganze Leben habe ich 40.000 im Poker verloren, in Ehrenfeld in der Kneipe. Aber ich bin davon überzeugt, dass die mich auch abgetrocknet haben. Aber ich wollte noch eine Frau für Jahre drauf. Ich konnte noch nichts mit der Decke bezahlen. Und da habe ich die Nase voll vom Spiel gehabt. Also, das war für mich ja nichts. Ich war immer verheiratet mit einem der Mädchen. 7 Jahre hat die für mich angeschafft. Dann kam die Scheidung. Ich hatte sie betrogen. Die war knallhart, die Frau. Wir haben aber immer noch Kontakt. Als wir noch zusammen waren, hat sie zu mir gesagt, leg jeden Tag 300 zur Seite, solange es noch geht. Ich habe leider nicht auf sie gehört. War damals einfach, muss ich sagen, einfach zu naiv und zu dumm, um nachzudenken, weil dann 10, 20, 30 Jahre ist. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe immer in den Tag reingelebt. Das war natürlich ein großer Fehler. Jetzt hat sie sich okay und hat nichts, aber ich bereue trotzdem nichts. Ich kann es ja nicht ändern und bereue auch nichts. Ja, das Einzige, was ich bereue, ist, weil ich mit dem Geld nicht so umgehen konnte. Wenn ich war wie ein kleiner Junge im Spielzeugladen, wenn ich irgendwo ein Auto gesehen habe, muss ich dieses Auto haben. So, dann habe ich Antiquitäten gesammelt für 250.000 Mark. Fragt mich heute einer, wo sind die geblieben? Ich weiß es nicht. Dann riet mir meine Ex, den Taxischein zu machen für später, wenn es nicht mehr so läuft. Sie hat leider recht gehabt. Hätte ich jetzt keinen Taxischein, hätte ich auch keine Wohnung. Dann säße ich schon längst im Männerwohnheim. Ehrlich, du kriegst ja keinen Job mehr, wenn du nichts gelernt hast. Tankwart. Das habe ich ja nur ein paar Wochen ausgehalten und dann gleich wieder aufgehört. Ja, ich musste lange arbeiten, bis es nicht mehr geht. Also ich muss immer arbeiten. Bis ich 1000 Jahre werde. Ja, weil ich kein Geld zurückgelegt habe und das ist eben so im Leben. Da muss man eben das ganze Leben lang arbeiten. Ich gehe ja noch in die Rente, wenn ich jetzt Rentner bin, dann geht es noch. Ich habe 15 Jahre im Eros-Center gearbeitet. Mit Papieren und dadurch, weil ich da so viel verdient habe, bin ich in der Rente einigermaßen gut noch reingerutscht. Sie hatte leider recht. Dir wird im Leben immer wieder die Krawatte zugezogen. Ist egal, was passiert. Du kannst so gut sein, wie du willst. Kommt immer was, was dich wieder in den Keller drückt. Ehrlich. Ehrlich wahr. Das Greta vom Pals, immer die war da hinter die Theke. Ne? Hat immer gesagt, Roswitha, das ganze Geld, was du verpulvert hast, das hättest du höchstens alles haben müssen. Dann wärst du heute nicht mehr. Es stimmt. Das haben die wenigsten gemacht, die sich was auf Seite getan haben. Kenne ich also von hier, kenne ich keiner. Die leben heute alle vom Sozialamt und so. Nee. Nur ich noch nicht. Will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Als ich damals vor dem Richter stand, hat er gesagt, Sie wollen ja den Taxischein machen, steht hier. Machen Sie den schön und lassen Sie sich hier nie wiedersehen. Ja, und die Chance habe ich wahrgenommen. Ich habe nie mehr was Krummes gemacht. Ich bin also seit dem Tag, als ich aus dem Knast gekommen bin, sauber, absolut sauber. Im Grunde sind sie alle ehrlich und und locker. Und jeder kommt aus einfachen Verhältnissen und wollte zur damaligen Zeit, wie das ja losging, mit dem Geld verdienen und dies alles überall was mitschnappen. Und die Mädchen auch. Die waren alle in Ordnung. Und untereinander oder so, Nietzhoff oder Tata groß. Hin und wieder, Maja, glaubt, alles geht dann nun nicht gerade ab. Ne? Und wenn man so sagt, Kölle, Unterwelt, in Kölle, Jofert, im Grunde, eine richtige Unterwelt, wie das heute mit Drogen und Szenen und das war damals überhaupt nicht denkbar, war nicht drin. Ich würde sagen, anständige Banditen. Ich habe keine Pistole, ich habe keine beraubt, ich habe keine ermordet. Verstanden Sie? Ich habe da auch Lücke geholt, wenn der keine Geld hat und ich hatte Geld. Wenn ich auf der Kirmes war, dann ging ich für die Kinder die Chips holen und schmeiß sie dann so rund. Und dann waren die... Da braucht man ja nicht drüber zu sprechen. Ich hatte früher Geld, ja, das hatte ich in dem Kofferraum liegen. Was nützt das? Und jetzt muss man kämpfen dafür. So, was soll das da? Ich kenne Millionäre, die sind Millionäre und haben alles geleast. Die haben mich Schulden wie Ohren im Kopf. Ich habe mich für genommen, zu nichts zu kommen, das klappt wunderbar. Ja. Was soll das? Ja. In den 70er Jahren habe ich die Krümme gemacht. Hab von meinen Frauen gelebt. In den 80ern bin ich dann solider geworden. Da habe ich nur an der Tür gearbeitet. Und jetzt fahre ich Taxi. Ich arbeite bis zur Erschöpfung. 6 Tage in der Woche. Von abends 6 bis morgens 6. Oft hänge ich noch 2 Stunden dran. Manchmal arbeite ich auch an 7 Tagen. Es ist ein verdammter Schlauch. Aber das hält mich auf Trab. Pro Woche verdiene ich zwischen 300 und 350. Wenn ich die Uhr abstelle, schaffe ich noch mehr. Aber ich bin mit meinem Leben zufrieden. Taxifahrt durchs Schattenreich. Eine Spurensuche im Kölner Milieu. Von Peter F. Müller und Leonhard Koppelmann. Mit Originaltönen von Abels Mann, Horst Brinkmeier, Dumse Tünn, Der Dürres, Esser Sens, Frisch Zepitter, Freddy Krämer, Dem Lange Tünn, Josef Ment, Roswitha, Walter Vollmer, Dem Zementkopp. Und Zitaten von Jörg Fauser, Wolf Wondratschek und Paul Schrader. Auf nächtlicher Taxifahrt Dietmar Müß. Technische Realisation Theresia Singer. Regieassistenz Andreas Langkamp. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010.